Das Leben ist ein Wanderpfad, weder krumm noch kerzengrad, nur ohne Karte, die dir sagt, wohin der Weg dich bringen mag. Deine Mutter schuftet hart, dein Vater trinkt zu viel und lallt dann immer, das Leben wär kein Spiel. Du willst was sagen, doch hier ist kein offenes Ohr, willst Zusammenhalt, doch Trennung steht bereits bevor. Immer streiten sie sich, es ist fürchterlich. Das Leben ist ein Wanderpfad, weder krumm noch kerzengrad, noch ohne Karte, die dir sagt, wohin der Weg dich bringen mag. Du bist ganz gut, doch die Schule liegt dir nicht, nur weil du anders als die anderen bist, bist du ihr Bösewicht. Der Lehrer sagt, dein Schulwechsel bleibt dir wohl nicht erspart, doch das heißt in die nächste Stadt, das wäre ja ganz schön hart. Immer ärgern sie dich, es ist fürchterlich. Das Leben ist ein Wanderpfad, weder krumm noch kerzengrad, nur ohne Karte, die dir sagt, wohin der Weg dich bringen mag. Das Abgangszeugnis in der Hand, davon hast du immer geträumt, hast so viele Jahre bereits auf Schulbänken versäumt. Auf einmal ist es ruhig, keiner da, der dir was sagt. Ist das Freiheit, nicht zu wissen, wo ein Mann zu gehen hat? Wie weiter weißt du nicht? Es ist fürchterlich. Das Leben ist ein Wanderpfad, weder krumm noch kerzengrad, nur ohne Karte, die dir sagt, wohin der Weg dich bringen mag. Meine Hand, ich lauf mit dir, zusammen schreckt uns kein wildes Tier. Zusammen ist nicht immer Nacht, es geht weiter, du wirst sehen, wer doch gelacht.